Ey Mann, bevor du urteilst, zieh dir den Scheiß rein. Die Vorgeschichte ist einfach. Ich hab bisher so ziemlich jeden Scheiß gemacht und mit ziemlich viel Scheiß meine Zeit verbracht. Doch es wird Zeit, dass ich aus dem Scheiß was reiß. Und tu nicht so, als ob du von dem Scheiß was weißt. Denn du weißt nicht, wer ich bin, wenn du nicht wer ich bin gehört hast, bis dich der Song genervt hat. Ernsthaft, ich brauch den Abstand zu allem und jedem. Ich will auch mit keinem mehr reden. Smalltalk, hallo, wie geht's denn? Ist schon okay, aber an erster Stelle kommt mein Leben. Denn ich muss endlich erwachsen werden. In meinem Kopf, wenn ich stoned in den Himmel komm, was sag ich dann zu Gott? Stehst du daneben mir, nimmst die Schuld auf dich und sagst Gott, verzeih ihm, ich hatte das Wort, glaub ich nicht. Ich hab 1, 2 Kumpels mehr nicht. Weder ich brauch dich noch du mich. Respektierst du mich, respektier ich dich. Sonst geb ich dieser Freundschaft kein Gewicht. Ich hab 1, 2 Kumpels mehr nicht. Ich wollte mit dir cool verbleiben, ging nicht. Und liest du Arroganz aus meinem Gesicht? Dann braucht ihr die ganze Scheiße. Ich scheiß auf alles und jeden. Ich werd mit keinem mehr reden. Und werd nie wieder vergeben. Denn ich schieb nen Ego drin. Ab jetzt zähl nur noch ich. Respektier's oder nicht. Weiß ich nicht, was Sache ist. Jeder labert nur Quatsch, der kacke ist. Alle reden und ich raffe nix. Ich leg die Karten auf den Tisch und red Tacheles. Ich mach mein Ding und hab irgendwann bling bling. Auch wenn es für euch alle arrogant klingt. Ich guck, wo ich bleib. Ich bin 23 Jahre alt und für mich wird es langsam Zeit. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ihr kennt meine Ziele und wollt euch da vorstellen. Kick ich euch nicht in den Arsch, dass ihr was macht. Und freu mich nicht mit euch, wenn ihr was schafft. Also was soll dieser ganze Kack? Ich komm nicht klar mit dem Kack, den ihr sagt. Ihr wollt, dass ich sag, hier mein Kack, bitte sag. Aber seid ihr da, wenn mich was ab? Glaub ich nicht. Ich hab 1, 2 Kumpels mehr nicht. Weder ich brauch dich noch du mich. Respektierst du mich, respektier ich dich. Sonst geb ich dieser Freundschaft kein Gewicht. Ich hab 1, 2 Kumpels mehr nicht. Ich wollte mit dir cool verbleiben, ging nicht. Und liest du Arroganz aus meinem Gesicht? Dann braucht die ganze Scheiße. Ich scheiß auf alles und jeden. Ich werd mit keinem mehr reden. Und werd nie wieder vergeben. Denn ich schieb nen Ego drin. Ab jetzt zähl nur noch ich. Respektier's oder nicht. Ab jetzt allein, ich geh weg in Clubs allein. Ich geh raus spazieren allein. Ich mach einfach alles allein. Ich mach jetzt die Tracks allein. Ich geh raus einfach allein. Wenn ich keinen Bock hab, bleib ich daheim. Und ihr wisst nicht, wie gut es klarkommt.